Bastian sah, dass sie am Höhleneingang standen und Atreo war bei ihnen. Er war der Einzige, der nicht lachte. Bastian erhob sich und trat zu ihnen. Im ganzen Talkessel krabbelte und purzelte und flatterte es von den komischsten kleinen Gestalten, die er je gesehen hatte. Alle trugen bunte Mottenflügel auf dem Rücken und waren in allerhand karierten, gestreiften, geringelten oder gepunkteten Plunder gekleidet, doch schien jedes Kleidungsstück entweder zu eng oder zu weit, zu groß oder zu klein und sozusagen auf gut Glück zusammengenäht. Nichts stimmte und überall, sogar auf den Flügeln, waren Flicken aufgesetzt. Keines der Wesen glich dem anderen. Ihre Gesichter waren bunt wie die von Clowns, hatten runde, rote Nasen oder lächerliche Zinken und übertriebene Münder. Manche hatten Zylinderhüte in allen Farben auf, andere spitze Mützen, bei einigen standen nur drei knallrote Haarschöpfe in die Höhe und ein paar hatten spiegelnde Glatzen. Der größte Teil von ihnen saß und hing an dem zierlichen Turm aus kostbarem Silberfiligran, turnte daran, hopste darauf herum und versuchte, ihn kaputt zu machen. Bastian rannte hinaus. »He, ihr da! Hört sofort auf! Das könnt ihr doch nicht machen!« Die Wesen hörten auf und blickten alle zu ihm hinunter. Eines von ganz oben fragte, »Was hat er gesagt?« Und ein anderes rief von unten hinauf, »Der Dings da sagt, wir können das nicht machen!« »Warum sagt er, wir können das nicht machen?« fragte ein drittes. »Weil ihr das eben nicht tun dürft«, schrie Bastian, »ihr könnt doch nicht einfach alles kaputt machen!« »Der Dings da sagt, wir können nicht alles kaputt machen«, teilte die erste Clownmotte den anderen mit. »Doch, das können wir«, antwortete eine andere und riss ein großes Stück aus dem Turm. Die erste rief wieder zu Bastian hinunter, wobei sie wie verrückt hopste. »Doch, das können wir«. Der Turm schwankte und begann bedenklich zu knacken. »Was macht ihr denn?« schrie Bastian. Er war zornig und erschrocken, aber er wusste nicht, wie er sich verhalten sollte, denn diese Wesen waren wirklich sehr komisch. »Der Dings da«, wandte sich die erste Motte wieder an ihre Genossen, »fragt, was wir machen.« »Was machen wir eigentlich?« wollte eine andere wissen. »Wir machen Spaß«, erklärte eine dritte. Bastian war sprachlos, und ehe er noch eine passende Antwort gefunden hatte, begannen alle Clownmotten, die an dem Turm hingen, plötzlich eine Art Reigen in der Luft zu tanzen, wobei sie sich allerdings nicht an den Händen hielten, sondern teils an den Beinen, teils am Kragen, manche wirbelten im Kopfstand mit und alle johlten und lachten. Was die geflügelten Kerlchen da aufführten, sah derart komisch und vergnügt aus, dass Bastian gegen seinen Willen mitlachen musste.